Wir beginnen mit einem Werk von Walter Zimmermann, Klinamen 1 bis 4 für 6 Orchestergruppen. Sie hören das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Jörg Wittenbach. Thank you. Walter Zimmermann, Klinamen 1 bis 4 für 6 Orchestergruppen. Eine Aufnahme des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks unter Jürg Wittenbach. Vom Grunde des Brunnens, so heißen die 7 Lieder nach Gedichten von Michael Krüger von Klaus Kühnel. Wir hören eine Aufnahme des Bariton Toru Iguchi und der Pianistin Esther Kruger. Irgendwann wird der Schnee sich auflösen in der Schmelze und zum Eisbach werden, der die dunklen Flüsse aufhält auf ihren bewachten Weg zum Yeah. und wann werden die Wolken hochgehen und die Bühne freigeben für die bittenden Augen? Irgendwann werden wir wieder im Freien sitzen, an den frisch geweißten Tischen und die Bücher lesen, die im Winterschlaf lagen. Also komm bitte bald, denn so wie es aussieht, wird es irgendwann wieder schneien. Thank you. sonst hat sich nichts verändert. Des Schuppens fand ich ein Kästchen alter Schlüssel. Schweres Gerät mit schönen assyrischen Werten. Jeder träumte von einer anderen Tür in einem anderen Jahrhundert. Von Duellen und fetten Fürsten. Einer passte in ein liebes, müdes Herz. Sie konnten Bismarck gekannt haben oder Fontane. Ein Fräulein in einem Roman, der nicht gut ausging, da sie kein Schloss mehr nehmen wollte. Legte ich sie vorsichtig zurück. Das Haus atmete erleichtert auf. Thank you. Weichen. Zur Krähe. Bemerkung der Stille. Toru Iguchi Bariton und Esther Kruger Klavier mit einem Werk von Klaus Kühnel. Vom Grunde des Brunnens. 7 Lieder nach Gedichten von Michael Krüger für Singstimme und Klavier. Sie hören das Concerto Bavarese auf Bayern 2. Jetzt mit Musik für ein Ballett in 4 Teilen von Horst Lohse mit dem Titel Mahan. Und die einzelnen Teile tragen ganz interessante Titel. Teil 1. Fest bei Freunden. Nachtklänge. Mahan folgt dem Fremden in die Nacht. Teil 2. Allein in der Wüste. Die beiden Alten. Im Land der Geister. Teil 3. Gartenszene. Angebot des Gartenbesitzers. Erscheinen der Jungfrauen. Verlockung, Täuschung und Entsetzen. Und Teil 4. Verzweiflung. Erscheinen des Propheten. Heimkehr. Mahan nimmt das blaue Gewand. Eine Aufnahme des Trio Kontraste ergänzt um eine Klarinette. Thank you.

Thank you. Thank you. Thank you. Mahan, Musik für ein Ballett in 4 Teilen von Horst Lohse. Eine Aufnahme des Trio Kontraste ergänzt um eine Klarinette bzw. Bassklarinette. Ein Werk habe ich noch für Sie im heutigen Concerto Bavarese und das stammt von Rainer Robert. Hier ist Obstacle 1078, gespielt vom Ensemble United Berlin. Thank you. Thank you. Das Ensemble United Berlin mit einem Werk von Rainer Rubert. Obstacle 1078.